Drittes Kapitel. Dr. Faust. Der Glaube an die Möglichkeit von Teufelsbündnissen hatte sich schon lange vor dem Entstehen der Faustgeschichten in katholischen und protestantischen Landen verbreitet. Hexen und Zauberer waren allenthalben von den Gerichten verfolgt worden. Bald sollte auch eine geschichtliche Figur auftauchen, der man schließlich alle Teufelskünste und Abenteuer zuschrieb, die im Lande erzählt wurden. Erscheint Faust als Gegenbild Luthers. Er maßt sich an, die engen Grenzen des Luthertums durch ein Teufelsbündnis zu überschreiten. Dafür aber fällt dem Teufel am Ende des Lebens seine Seele zu. Wie es gelingen konnte, den Teufel zu beschwören, ist schon aus den apokryphen Zauberschriften Moses berichtet. Ganz ähnlich hat auch Dr. Faust, glaubt man dem Volksbuch, den Höllenfürsten beschworen. Und in vielen Disputationen hat es Faust schließlich erreicht, dass ihm der Geist zu Diensten war. Hier eine Geschichte aus dem Faustbuch von einer solchen Disputation.